Kundgabe 574. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.9.1938. Materie, gebanntes Böses. Begriff Gut und Böse. Aller Schutz von oben ist dir gewährt, denn es ringen gleich dir unzählige Geistwesen um die Seelen der Erdenkinder. Ein geistiger Widerstand stellt sich ihnen entgegen, und diese Kraft zu zerbrechen erfordert vieler Mühe und Geduld. Doch die Wege des Herrn sind wunderbar, und so mancher wird noch erkennen müssen, dass ihn ein höherer Wille leitet. Doch nun horche auf. Lebewesen haben immer die Bestimmung, einer Seele Aufenthalt zu bieten und sind daher immer Träger des Gottesgeistes, was so viel sagen will, dass in jeder Verkörperung, gleich welcher Art, der göttliche Schöpfer selbst tätig ist, dass also alles Schöpfungswerk wieder die ewige Gottheit in sich birgt und somit auch niemals restlos vergehen kann, nur sich in seiner äußeren Form verändert. Die äußere Form ist gleichfalls Geistiges, das, obwohl von Gott ausgegangen, sich von ihm abgewendet hat. Und dieses Geistige wurde gebannt in der Form, die nun durch Jahrtausende hindurch einem immerwährenden Wechseln und Verändern ausgesetzt ist, um das Geistige in sich der ewigen Gottheit langsam wieder zuzuführen, dass es nach endlos langer Zeit den gebannten Zustand verlassen und sich in lebenden Wesen zu tätigen Geistwesen entwickeln kann. Darum ist alle Materie auch von Gott. Doch gleichsam das gebannte Böse, das uranfänglich gut geschaffen, von Gott abfiel und, um wieder zu Gott endgültig zurückzukehren, einen unbeschreiblich langen Weg zurücklegen muss, dessen letzte Station das Erdendasein ist. So wird euch der Begriff Gut und Böse vielleicht mitunter unfasslich sein, da alles doch von Gott ist und somit nur gut sein müsste. Doch ist den von Gott geschaffenen Urgeistern der freie Wille genauso eigen gewesen wie Gott selbst, und dieser brachte den Abfall zustande. So muss aber nun auch der freie Wille wieder den Aufstieg erstreben. Doch Gott in seiner großen Barmherzigkeit lässt nicht ein einziges Wesen dem Untergang verfallen, wenngleich der Weg der Rückkehr unsagbar schwer und mühselig ist. So ist ihm doch durch die Verkörperung auf Erden ein solches Gnadenmaß zugänglich, dass es sich mit Leichtigkeit zum höchsten Lichtwesen rückgestalten kann, wenn es nur den Willen dazu hat. Aber eben dieser Wille ist oft träge und versäumt so viele Möglichkeiten zum Reifen der Seele. Und das Böse lockt den Menschen ebenfalls nach unten, so dass er wirklich einen Kampf führen muss, will er den Sieg über das Böse, über die Materie, davontragen. Amen.